Yeah. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab mir alles selber beigebracht. Beigebracht, wie man Gold aus dieser Scheiße macht. Guck mich jetzt an, 8 Jahre später, Mann. Ich mach das mein Leben lang, hatte schlaflose Nächte. Kein Plan für den nächsten Tag, hier weint hier keine eine Träne nach. Wir sind die Unterschicht, Kinder ohne Werdegang. Wir greifen einmal nach den Sternen und sterben dann. So ist das Leben, es lässt sich abstumpfen. All die Rückschläge fühlen sich an wie Platzwunden. Und wenn ich die Bewährungshelferin box, schüttelt meine Strafanwältin den Kopf. Ich war nie ein Rapper, weil ich keine Märchen erzähl. Man hat Ziele, doch die meisten werden verfehlt. Und seit 1987 wollte ich sein wie Gordon Gekko. Ihr habt alle reiche Eltern und sagt, Deutschland hat kein Ghetto. Denn ich war nie ein Rapper. Ich hab für die Straße gekämpft und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straße gekämpft und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich war nie ein schwuler Student. Und heute nimmt der Junge trotzdem statt der U-Bahn den Benz. Ich danke nur meinen Fans. Denn wo ich herkomme, kriegst du garantiert kein Stück von diesem Kuchen geschenkt. Ich hab ein Image kreiert und hab mich niemals integriert, denn ich bin nicht wie ihr und heute hab ich's geschafft. Das ganze Geld, das ich verdiene, ist für mich sowas wie Schadenersatz. Ich hab was Besseres zu tun, als mit Reportern zu reden, die am Ende sowieso nur meine Worte verdrehen. Mir ist egal, was ihr wollt. Ich bin kein Junge mehr und weiß mit Sicherheit, meine Mama ist stolz, alles macht einen Sinn. Ich hab mein Lachen zurück, ich hab geweint, die Angst, sie macht dich verrückt. Und vielleicht hatte ich Glück, ich bin einer von denen, die heute sagen können, Kopf hoch, die Scheiße vergeht. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straße gekämpft und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straße gekämpft und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich bin auf dem Boden geblieben. Musste Drogen dealen und hab keine Strophen geschrieben. Denn ich war nie ein Rapper, ihr seid ne Köter, die bellen. Sie verlieren ihren Mut und sie töten sich selbst. Denn ich war nie ein Rapper, weil ich keine kleinen Kiffer kenn. Ich bin Berliner, wer ist 50 Cent? Denn ich war nie ein Rapper und bin es immer noch nicht. Ich wollte nie anders werden, guck, ich bin immer noch ich. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straße gekämpft. Und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straße gekämpft. Und Mama spürt mit jeder Zeile, dass ich grad an sie denk. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen.